Zum Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus, 25. Juni, fand am 25. Juni auf dem Kim Il-sung Platz eine Massenkundgebung der Stadt Pyongyang statt. Daran nahmen teil Kim Gi-nam und weitere führende Kader der Partei und des Staates, der Vorsitzende des Zentralvorstandes der Sozialdemokratischen Partei, die Funktionäre der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen und die leitenden Mitarbeiter, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten der Organe, Fabriken, Betriebe, Genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen in der Stadt Pyongyang. Zugegen waren dabei auch die in der sozialistischen Heimat weilenden Auslandskoreaner und der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Die Redner betonten, die USA, die am 25. Juni 1950 einen Aggressionskrieg gegen die TVJK entfesselt hätten, hätten mit allen brutalsten Methoden und Mitteln die Zivilisten massakriert und alles rücksichtslos zerstört, die völkerrechtlich verbotenen bakteriologischen und chemischen Waffen massenweise angewandt und sogar mit Atombomben das koreanische Volk zu vernichten versucht. Seit dem Ende des Koreakrieges seien über 60 Jahre vergangen, aber die US-Aggressoren verüben noch heute tollwütige Erdrosselungsmachenschaften gegen die TVJK und lauern nur auf die Gelegenheit zum Überfall auf diese, statt aus der schandhaften Niederlage im Koreakrieg eine gebührende Lehre zu ziehen. Wenn die Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas in Korea einen Nuklearkrieg entfesseln, würden die Armee und das Volk der TVRK mit der einmütigen Geschlossenheit, der unbesiegbaren Militärkraft und der unwiderstehlichen Macht der Selbsthilfe die Aggressoren allesamt vernichten und die historische Sache der Wiedervereinigung der Heimat um jeden Preis verwirklichen. Im Anschluss daran gab es die Massendemonstration. An diesem Tag wurden auch in allen Bezirken die Massenkundgebungen zum Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus 25. Juni veranstaltet.